steh auf und guck raus, es ist alles so grau, es ist alles so kalt. Vielleicht sollte ich malen, doch die Hoffnung ist weg und ich fühle mich so alt. Für die meisten Menschen ist Ehrlichkeit ein Fremdbegriff. Die Wahrheit kommt ans Licht, wenn es zu spät oder zu Ende ist. Ich warte schon mein Leben auf den Tag, der auch die Wende ist. Du bist im inneren Tod, wenn du eine lebende Legende bist. Ich habe schon zu viel gesehen, mein Körper ist ein Schlachtfeld. Ich will nur vergessen, was mich jede Nacht noch wach hält. Die Vergangenheit ist der Grund für meine Narben. Ihr könnt sie nicht sehen, weil sie an der Seele nagen. Sie liegen auf dem Herzen, es kann fast nicht mehr schlagen. Die Last auf meinen Schultern, ich kann sie kaum noch tragen. Sogar Gott hat es versucht, aber hier ich stehe doch. Mein Vater, der Tumor, sag schon, was hast du noch? Dieser Junge im Spiegel ist nicht mehr derselbe. Ich kenne ihn nicht mehr, mehr, mehr. Dieser Junge im Spiegel ist nicht groß geworden und es fällt ihm so schwer, schwer, schwer. Dieser Junge im Spiegel ist stolz, doch gebrochen unter Tränen im Gesicht. Sicht, Sicht. Dieser Junge im Spiegel, er guckt in den Spiegel und merkt, dieser Junge bin ich, ich. Thomas hab ich observiert, weil ich ihn nicht brauch. Ich trage meinen wahren Namen jetzt auf meinem Bauch. Jeden Tag ein Hinterhalt oder eine Intrige, doch ich weiß mich zu wehren, mein Körper die Maschine. Ja, ich bin ein schlechter Mensch, seid euch sicher, dass es stimmt. Ja, ich bin für echtes Glück zu blöd oder zu blind. Doch wegen 4 Monaten hab ich Tränen im Gesicht, weil das Einzige, das gut war, plötzlich auseinanderbricht. Viele Freunde wurden Feinde, können mich nicht oben sehen. Und egal, was ihr versucht, ich werde nie zu Boden gehen. Denn ich kämpfe seit der Geburt und kämpfe noch bis heute. Die Hoffnung stirbt zuletzt und aus Feinden wurden Freunde. Vielleicht hab ich zu viel gesehen und schon zu viel eingesteckt. Meine Seele ist zu schwarz und fühlt sich wie ins Heim gesteckt. Jeder ist ihr penetrant und gönnt dir selbst ein Lachen nicht. Lieber Gott, am Ende meiner Reise, sag mir, lache ich. Dieser Junge im Spiegel ist nicht mehr derselbe. Ich kenne ihn nicht mehr, mehr, mehr. Dieser Junge im Spiegel ist nicht groß geworden und es fällt ihm so schwer, schwer, schwer. Dieser Junge im Spiegel ist stolz, doch gebrochen unter Tränen im Gesicht. Sicht, Sicht. Dieser Junge im Spiegel, er guckt in den Spiegel und merkt, dieser Junge bin ich, ich.